Das deutsche Volk hat nun über 15 Jahre geopfert, gekämpft, gelitten und gedarbt. Und dabei ist die Nation in dumpfes Schweigen versunken. Wir haben gewartet auf den Tag der Erlösung und wir glaubten, der Himmel werde uns die Freiheit schenken. Wir lebten seit 1918 in unerfüllbaren Wunschgebilden und ließen uns allzu gern und bereitwillig von den Heutigen von einer Enttäuschung in die andere führen, immer in der eitlen Hoffnung, es werde auf das Dunkle jetzt ein lichteres Morgen folgen. Das ist nun zu Ende. Die Nation steht auf, das Volk ist im Erwachen. Aus jahrzehntelanger Duldsamkeit erhebt sich ein neuer deutscher Lebenswille. Eine junge Generation von kämpferischen Aktivisten rückt vor die Front der deutschen Politik und zwingt dem Gang der Dinge ihren Kurs auf. In Fabriken und Werkstätten, in Kontoren und Schreibstuben, hinter dem Pfluch, der durch die braunen Ackerschollen geht und tief unter der Erde in den dunklen Schächten, wo die Hämmer und Äxte das ewige Lied der Arbeit singen, steht heute ein neues, waches Geschlecht, das deutsche Arbeitertum der Stirne und der Faust. Es hat aus der schmerz- und leidvollen Vergangenheit gelernt und will nun handeln. Die Nation ist sein Ziel, ein sozialistisches Deutschland, das seinen Kindern wieder Brot gibt und dem Volke die Ehre. Die Unwerte der liberalen Demokratie sind im Sinken und über ihrem unausbleiblichen Sturz steigen die Werte einer neuen deutschen Aristokratie hoch. Der Adel der Arbeit und der Leistung hat sich in Marsch gesetzt auf den Staat. Es gibt nun kein Zurück mehr, nur noch ein Vorwärts. Wir haben in der Vergangenheit oft genug unsere Stunde verpasst. Nun geben wir der Nation die letzte Trumpfkarte in die Hand. Sie wird ausgespielt werden und dann muss es sich entscheiden, ob wir als Volk noch eine Berechtigung zum Leben haben oder sterben müssen. Das geht uns alle an. Männer und Frauen, Arbeiter, Bauern und Bürger, Studenten und Soldaten. Der Klassen- und Parteienstaat gehört der Vergangenheit an. Der Volksstaat ist im Werden. Die Sache der Nation muss wieder die Sache des Volkes sein. Es gilt, die deutsche Arbeit den Klauen der internationalen Raubfinanz zu entreißen und damit dem deutschen Volk wieder Luft und Licht zum Atmen und zum Leben zu geben. Wir wollen es nicht mehr dulden, dass der deutsche Arbeiter der Proletarier der Nation ist. Darum sind wir Sozialisten. Wir wollen es nicht mehr zulassen, dass die deutsche Nation der Proletarier der Welt ist. Darum sind wir Nationalisten. Und weil wir in diesen beiden Aufgaben den einmaligen geschichtlichen Sinn deutscher Zukunft erblicken, der nur insgesamt gelöst werden kann, darum nennen wir uns Nationalsozialisten. Das kommende Deutschland wird diesen Stempel tragen oder aus der Reihe der anderen Völker gestrichen werden. Wohlan denn? Arbeitet, kämpft, opfert, leidet und duldet. Es handelt sich um Deutschland. Wenn Deutschland stirbt, dann geht das Licht der Welt aus.